Father in heaven, thank you for this time. Vater im Himmel, danke für diese Zeit. And bless your word to our hearts. Und segne dein Wort in unseren Herzen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I would like to speak on this subject of the principle of the cross. Das Prinzip vom Kreuz möchte ich heute besprechen. It's a little bit different. It's different than the power of the cross. Das ist ein bisschen anders als die Kraft des Kreuzes. And we'll talk about both of these tonight. Weil wir werden beide heute Abend besprechen. The power of the cross versus the principle of the cross. Die Kraft des Kreuzes gegenübergestellt dem Prinzip and des Kreuzes. High-end principles and low-end principles of the cross. Und dann die am oberen Ende die Prinzipien und die am unteren Ende die Prinzipien. And I got the thought when I was talking to the men at the sexuality session in Budapest. Als ich mit den Männern in Budapest über das Thema Sexualität gesprochen habe, kam mir dieser Schlüsselgedanke. Because the principle of the cross, das Prinzip des Kreuzes, on the low end is this. Am unteren Ende ist der nämlich. Is let's work for mutual happiness. Bemühen wir uns für gegenseitiges Erfüllung. At my expense. Auf meine Kosten. That's the low end of the principle of the cross. Das ist das untere Ende, das right? untere Spektrum. And this we find in John chapter 12 verse 42. Das finden wir in Johannes 12, 42. Unless a corn of wheat falls to the ground and dies. Aus dem Weizenkorn fällt am Boden und stirbt. It abides alone. Bleibt es allein. The principle of the cross is seen in nature. Das Prinzip des Kreuzes sieht man in der Schöpfung. Unless a corn of wheat falls to the ground and dies. Solange das Weizenkorn nicht am Boden fällt. Has anybody got a seed anywhere? Stirbt. Is anybody eating pumpkin seeds right now? Ist jetzt jemand vielleicht Kürbiskerne? You're eating pumpkin seeds right now. Hat irgendjemand hier irgendein Samenkorn? If you look at a seed. Schaut dir das Samenkorn an. Unless it falls to the ground and dies, außer es fällt am Boden und stirbt, it will abide alone. Wird es alleine bleiben. But if it falls to the ground and dies, fällt es aber runter und stirbt es, at its own cost, auf seine Kosten, it will bear fruit. Wird es Frucht tragen. And this is the principle of the cross. Und das ist das Prinzip des Kreuzes. And the principle of the cross can be experienced by anyone in the world. Dieses Prinzip kann jeder in der Welt erfahren. You don't have to be a Christian to experience the principle of the cross. Ja, du musst nicht mal ein Christ sein, um das Prinzip des Kreuzes zu erfahren. You only have to be clever. Du musst nur schlau sein. Or have common sense. Vernünftig. To recognize that this principle works. Um dieses Prinzip zu erkennen und dessen Anwendbarkeit. This is Luke chapter 16. Das ist Lukas 16, Verse 8. Vers 8. It says that the sons of this world, das heißt, die Menschen von dieser Welt, have more common sense than the sons of the kingdom. Haben mehr Vernunft oder Hausverstand wie die right? Menschen vom Königreich. The sons of this world, they recognize principles. Die Menschen dieser Welt erkennen Prinzipien, that Christians don't live by. Nach denen Christen nicht leben. Because they think, well, it's at the lower end of the spectrum. Weil die nämlich denken, das ist ja ganz unten, right? And I see non-believers who have better marriages than Christians. Ja, ich habe schon Ungläubige gesehen, besser Ehen führen als Christen. I've seen families that were happier than Christian homes. Hab Familien, nicht christliche Familien gesehen, die glücklicher waren als christliche Familien. You see friends in the barroom who have more trust. Than elders of a church. Ja, man sieht, dass sogar Freunde, die sich in der Bar anfreunden, untereinander sich mehr vertrauen können als Älteste in manchen Gemeinden. Right? It's true, right? Das kann passieren. Right? Ja, there's a greater trust. Two guys sitting next to each other. Da ist ein größeres Vertrauen, ein größerer Austausch, dass sie in einer Bar. Who would never betray each other? Die sich nicht verraten würden. Who look beyond each other's faults? Die übersehen gegenseitig deren Fehler and have a mutual exchange, einen Austausch haben, einen gegenseitigen, and they recognize the principle, und dieses Prinzip erkennen, that if I don't die, wenn ich nicht stirb, to my stupidity, gegenüber meiner Blödheit, or Dummheit, foolishness, einer Narrheit, or insensitivity, oder Uneinfühlsamkeit, this relationship will go no further. Wird diese Beziehung nicht weitergehen. So they live in the principle of the cross, die leben im Prinzip des Kreuzes, though they're not saved. Doch ungerettet. And many Christians don't. Viele Christen machen es aber nicht. If I mention this to some people, wenn ich das vor manchen Leuten erwähne, that the key to marriage, dass der Schlüssel zur Ehe ist mutual happiness at my expense. Das bedeutet gegenseitige Erfüllung, aber auf meine Kosten. This is unconditional love. Also bedingungslose Liebe. This begins with the husband. Es fängt beim Mann an. Mutual, I'm working for mutual happiness. Ich arbeite für gegenseitige Erfüllung. At my expense. Auf meine Kosten. And that principle catches on. Aber das Prinzip, das geht weiter. And suddenly the wife is working to maintain this mutual happiness at her expense. Und die Frau, die versucht es jetzt dann in Schwung zu halten, auch mit gegenseitiger Erfüllung auf ihre Kosten. And he's initiating it as he has hit it at his expense. Er ist derjenige, der es auf seine Kosten initiiert. And she's maintaining it at her expense. Sie hält es aufrecht auf ihre Kosten. And suddenly there's this beautiful exchange. Und auf einmal ist da dieser wunderschöne Austausch, that reflects the Trinity, der die Dreifaltigkeit reflektiert, that these people may not necessarily even believe in. In die vielleicht diese Leute in dem speziellen Fall gar nicht glauben vielleicht. But because they're created in the image of God, doch da sie ja im Abbild Gottes geschaffen and these sind, principles are found in nature, und diese Prinzipien auch in der Schöpfung beobachtbar people sind, live in the principle of the cross as unbelievers. Gibt's Ungläubige, die im Prinzip des Kreuzes leben, right? Now there's a high end to the principle of the cross. Da gibt's natürlich auch das obere Ende des Spektrums. My relationship to God. Meine Beziehung mit Gott. And it's this principle. Und dieses Prinzip ist not da. My will, but thy will be done. Nicht mein Wille, sondern deiner möge geschehen. That's the principle of the cross. Das ist das Prinzip des Kreuzes. In every situation we can implement this principle. In jeder Situation können wir dieses Prinzip anwenden. Right? Not my will, Father, your will. Nicht mein Wille, Vater, sondern dein. Not my will in what I do in the church, your will. Nicht mein Wille in dem, was ich in der Gemeinde tue, sondern deiner. Not my will as to whom I speak with. Nicht mein Wille, mit wem ich sprechen soll, your will, sondern deiner. And the let's say the effectiveness of living in the principle of the cross. Und die Effektivität, die Wirksamkeit, wenn man nach diesem Kreuzprinzip lebt. Where I walk into a room or a situation. Wo man hineinkommt in einen Raum oder in eine Situation. And the principle of the cross is working, higher end and lower end. Und das Prinzip des Kreuzes, das funktioniert auf jeder Ebene. Von oben right? Bis unten. I'm thinking, Father. Ich denke, Vater. I'm walking into this wedding reception. Ich gehe jetzt da rein in diese Hochzeit. Hochzeitsfeier. Feier, ja. Right. And with what is your will, or with whom shall I speak according to your will? Mit wem soll ich ein Gespräch anfangen nach deinem Willen? Please lead me. Führe mich dahin. The high end of the principle of the cross. Das obere Ende des Prinzips des Kreuzes. And as I live in this, und wenn ich da lebe, Romans 12 becomes my life. Wird Römer 12 mein Leben. Present yourself a living sacrifice. Sich als lebendes Opfer präsentieren. A living sacrifice means I'm living in the principle of the cross. Ein lebendes Opfer bedeutet, ich lebe im Prinzip des Kreuzes. My life reflects Christ. Mein Leben reflektiert Christus. Philippians 2. Philipper 2. Have this attitude in you. Hab diese Einstellung in dir. That is the principle of the cross. Das ist das Prinzip des Kreuzes. He laid down his life. Er legte sein Leben nieder. I lay down my life. Jetzt lege ich mein Leben nieder. John chapter 13. Johannes Kapitel 13. Jesus washes their feet. Jesus wäscht ihre Füße. And he says, I have done this to you. Ich habe das mit euch gemacht. You ought to do this to one another. Jetzt macht das untereinander. And blessed are you. Und gesegnet seid ihr. This is the principle of the cross. Das Prinzip des Kreuzes. 2. Corinthians 5, 2. Korinther 5, verse 13, Vers 13, also has that, and I'll read it real quick. Das finden wir dort. It says, dort finden wir. Verse 15. In Vers 14 says, for the love of Christ controls us. Ach, denn die Liebe Christi drängt uns. Having concluded this, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, that one died for all. Dass einer für alle gestorben ist. That's the cross. Das ist das Kreuz. That's the power of the cross. Das ist die Kraft des Kreuzes. Right? The power. Therefore all died. Somit alle gestorben sind. And he died for all. Und für alle ist er gestorben. And here comes the principle of the cross. Und hier ist das Prinzip des Kreuzes. So that they who live might no longer live for themselves. Damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. Now turn over to Hebrews with me quickly to chapter 9. Gehen wir zu Hebräer Kapitel 9. And you'll see the power of the cross. Dort sehen wir die Kraft des Kreuzes. In verse 14. Vers 14. But we'll start with verse 13. Wir fangen aber schon bei 13 an. For if the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled those who have been defiled. Let me read it again. For if the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkling those who have been defiled sanctify for the cleansing of the flesh. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt. Here's verse 14. Dann kommt jetzt 14. Here it is. How much more will the blood of Christ, through the eternal Spirit, offered himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient? This is the power of the cross. Das ist die Kraft des Kreuzes. Right? It is the blood of Christ. Es ist das Blut Christi. It is the ministry of the Holy Spirit. Der Dienst des Heiligen Geistes. It is the work of that Holy Spirit on my conscience. Das Werk des Heiligen Geistes auf meinem Gewissen. Cleansing the conscience. Reinigt, das Gewissen wird gereinigt. Supernaturally applying the work of the cross to my very soul. Auf übernatürliche Weise wird das Werk des Kreuzes auf meine Seele angewendet. I sense the peace of God in my heart. Und ich sehe dann den Frieden Gottes in meinem Herzen. And I have a clear conscience. Habe ein reines Gewissen. And I'm delivered from dead works. Bin befreit von toten Werken. Dead works are works I do for God. Tote Werke sind definiert als jene Werke, die ich für Gott tue. We talk about this in Discovery. Das haben wir in der Discovery besprochen. Dead works, what I do for God. Tote Werke, was ich tue für Gott. We don't do anything for God. Wir tun nichts für Gott. The only thing that God wants is to work through us. Das Einzige, was Gott will, dass er durch uns wirkt. And this is religion. Das ist Religion. Dead works. Tote Werke. As a sinner, als Sünder, I am trying to do something for a holy God. Versuche ich für einen heiligen Gott etwas zu tun. And it does nothing for my conscience. Aber es hilft meinem Gewissen nicht. It has a dead effect. Es hat keine Wirkung. It never brings lasting peace. Bringt keinen dauernden Frieden. But when we put our faith in what Christ did for us, wenn wir unseren Glauben setzen in das, was Christus für uns by tat, faith, im Glauben, through humility, durch Demut, suddenly I experience the peace of God that passes understanding. Dann spüre ich plötzlich den Frieden Gottes, der das Verständnis übersteigt. And I'm no longer trying to work for peace. Und ich versuche nicht mehr länger, um den Frieden zu rackern. But zu I'm arbeiten, working from peace. Sondern ich arbeite bereits vom Frieden heraus. I already have it. Ich habe den Frieden. I'm at peace with God. Ich bin schon im Frieden mit Gott. And now I have the peace to serve the living God. Und habe jetzt den Frieden, die Ruhe, dem lebenden Gott zu dienen. This takes faith and humility. Das bedarf an Glaube und Demut. Because I have to abandon my self-righteousness. Weil ich muss meine Selbstgerechtigkeit ablegen. But now to serve the living God, aber um den lebenden Gott zu dienen, I have to enter into the principle of the cross. Muss ich zuerst in das Prinzip des Kreuzes eintreten. The power of the cross delivers me. Die Kraft des Kreuzes setzt mich frei. From working for God. Von meiner Arbeit für Gott. Delivers me from trying to achieve peace. Setzt mich frei von meinen Mühen, Frieden zu erlangen. He is my peace, Ephesians 2:15. Er ist mein Friede in Epheser 2:15. So I enter into the power of the cross. Also ich gehe in die Kraft des Kreuzes hinein. And I experienced the fruit of the Holy Spirit. Erfahre die Frucht des Heiligen Geistes. Love, joy, peace. Liebe, Freude, Frieden. All these fruits. All diese Frucht. But now I've got to enter into the principle of the cross at the high end. Aber jetzt muss ich auch in das Prinzip des Kreuzes eintreten, und zwar bis auf höchste Ebene. That means in all the decisions I make. Das heißt, in allen Entscheidungen, die ich treffe. Father, not my will, but thy will be done. Vater, nicht mein Wille, sondern deiner möge getan werden. How many times I'm so tired? Wie oft bin ich so müde? I'm like somewhere at some dinner. Bin irgendwo vielleicht bei einem Essen. And I'm eating and I'm thinking, wow, I can hardly keep my eyes open. Und denk mich, kann ja kaum meine Augen offen halten. And there's a person sitting across the table who I don't know. Und da sitzt mir jemand gegenüber, den ich nicht kenne. And they don't speak English. Der nicht Englisch kann. And they kind of speak with a dialect. Und sprechen mit einem Dialekt, aber Akzent. Man, I don't even want to look at them because if oh, ich will gar nicht hinschauen. They will just drain all of my energy. Weil diese Person kann meine ganze Energie mir wegnehmen. This happened recently. This lady was across me. She's talking to somebody else. Da war eine Dame, die sprach zuerst mit jemand anderem. Und ich esse dort. Thinking, yeah, just keep talking to her. Da hat mir gedacht, red's nur weiter, red's nur weiter. Schaut's mir nicht an, red's nur weiter. And then I thought, wait a minute, what is your will, Father? Dachte mir, Vater, was ist dein Wille? My will is to stay in my little box now meine because Wille, I'm exhausted. Mein Wille ist, in meiner kleinen Schachtel zu sein, weil ich bin sehr müde. But if your will is for me to speak with her, doch ist es jedoch dein Wille, dass ich mit ihr spreche, then Romans 8:11 will be activated. Dann wird Römer 8:11 wirksam. And the same spirit that raised Jesus from the dead will quicken my mortal body. Der gleiche Geist, der Jesus von den Toten aufstehen ließ, wird meinen sterblichen Leib ermuntern. So Father, not my will, but thy will be done. Vater, nicht mein Wille, sondern deiner möge getan werden. Wenn du willst, dass sie mit mir spricht, dann soll sie mich eine Frage stellen. 5 Sekunden später. Na, woher kommen Sie? Where you come from? I knew that was gonna happen. Ich dachte, das wird passieren. Ich habe dann eine Stunde mit ihr gesprochen. And had the most wonderful time. Wir hatten so eine schöne Zeit. Because as soon as you enter into the principle of the cross, sobald man im Prinzip des Kreuzes you eintritt, also release the power of the cross toward you. Wirst du nämlich die Kraft des Kreuzes freisetzen dir gegenüber. We were saved by the power of the cross. Wir wurden ja durch die Kraft des Kreuzes through an act gerettet. Of faith. Durch einen Glaubensakt. It was faith obedience. Glaubensgehorsam. Romans 1:5. Römer 1:5. God said believe and we said okay and suddenly Gott sagte glaube und wir sagten ja, wir glauben. The Holy Spirit filled us. Und der Heilige Geist füllte uns. Romans 5:5. Römer 5 Kapitel 5:5. The love of God was shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. Die Liebe Gottes wurde in unseren Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Who was given to us? Der uns gegeben wurde. And now we're believers. Jetzt glauben wir. And we're saved. We're on our way to heaven. Wir sind gerettet und auf dem Weg zum Himmel. But what releases this power in my life? Aber was wird diese Kraft freisetzen in meinem Leben? It's entering into the principle of the cross. Indem ich zuerst ins Prinzip des Kreuzes eintrete. First at the higher end. Am oberen Ende nämlich. That means a mutual exchange between the Father and I. Ein gegenseitiger Austausch zwischen dem Vater und mir. This time it's at my expense. Diesmal auf meine Kosten. I'm the one who's tired. Ich bin der müde ist. And I say, Father, not my will, but thy will be done. Und ich sage, Vater, nicht mein Wille, sondern deiner. Just like Jesus went to the cross at his expense to save us. So ist Jesus dann auf seine Kosten zum Kreuz gegangen, um uns zu retten. Now I want to do the will of the Father at my expense. Nun will ich den Willen des Vaters tun auf meine Kosten. So he can help someone else. So dass er jemanden anderen helfen. And so I'm there, Father, not my will. Vater, nicht mein Wille. I want a mutual blessing. Ich will einen gegenseitigen Use Segen. Me benütze mich as your instrument, als dein Instrument. And as I enter into death, und während ich jetzt in den Tod hinein mich wage, I will experience your power anyway. Werde ich doch deine Kraft darin erfahren. And you will raise me from the dead. Und du wirst mich aus diesem Platz des Todes aufwecken. You will raise me from the death that I am experiencing in my natural man. Und du wirst mich von dem Tod erlösen, den ich in meinem natürlichen Leib erfahren. This death that I experience in my limitations. Den Tod, dem ich meinen Limitationen verdanke. Oh Lord, You know I'm not a people person. Oh Herr, du weißt, dass ich nicht gesellig bin. Warum muss ich da sein auf einmal? Oh Lord, you know I'm not a goal-oriented person. Why did you put me right here? Du weißt, dass ich eigentlich nicht so zielorientiert bin. Warum muss ich ausgerechnet da sein? I'm experiencing death. Ich erfahre jetzt den Tod. Richtig. Now enter into the principle of the cross. Geh in das Prinzip des Kreuzes. Make a confession. Mach ein Bekenntnis. Not my will, but thy will be done. Nicht mein Wille, sondern deiner möge getan werden. And when we confess that, und wenn wir das bekennen, we release the power of the cross toward ourselves. Dann werden wir die Kraft des Kreuzes uns gegenüber freisetzen, auslösen. Und da leben wir. And this is what it means to be a living sacrifice. Und das bedeutet, ein lebendes Opfer zu sein. But doch. Don't underestimate the lower end. Unterschätze aber auch nicht das untere Ende. Just the basic principle of the cross. Das Prinzip des Kreuzes. That on a human level. Auf menschlichem Prinzip. We achieve mutual blessedness or happiness. Dass wir einfach gegenseitige Erfüllung erfahren. When one person enters into death. Wenn eine Person in den Tod wählt. Saddam Hussein knows nothing about this. Der Saddam Hussein, der hat keine Ahnung davon. When the Kuwaiti war was going on. Als der Krieg im Kuwait losging. His two sons fled the country. His two son-in-laws. Sind seine beiden Schwiegersöhne geflohen. And he said he contacted them. Und er nahm Verbindung mit ihnen auf. Says, if you return to Iraq, I will give you amnesty. Und er sagte ihnen, wenn ihr zurückkommt in den Irak, dann werde ich euch amnestieren. They both returned. Sie kamen zurück. And they were both shot the same day. Wurden am selben Tag erschossen. Right? He knows nothing about this. Er hat keine Ahnung davon. He is a brutal dictator. Er ist ein brutaler Diktator. Who lives by the satanic principle. Er lebt 100% nach satanischem Prinzip. That we will achieve my happiness at your expense. Dass ich nur Glück erleben kann auf deine Kosten. And this is how marriages sometimes work. Und so geht's in Ehen zu. People enter into marriage and they think, Leute gehen in die Ehe hinein. I want to be happy. Und sie sagen, ich will glücklich sein. At whose expense? Auf wessen Kosten? I haven't thought of that yet. Ich habe noch nicht nachgedacht. But if you haven't thought of that yet, then it's going to be at her expense. Wenn du es noch nicht durchdacht hast, ist es auf jeden Fall auf ihre Kosten. But what about this? Aber wie wäre es, wenn? I want to get married. Ich möchte heiraten. So that we can experience a mutual blessing. Dass wir wirklich einen gegenseitigen Segen erfahren und empfangen. At whose expense? Wessen Kosten? Oh yeah, I haven't thought of that yet. Habe noch nicht nachgedacht. How about at your expense? Wie wär's auf deine Kosten? This is the principle of the cross. Das Prinzip des Kreuzes. Now James and John come to the Lord. Jakobus und Johannes kamen zum Herrn. And they say, Lord. Und sie sagten, Herr. And the mother started this whole thing, you know. Die Mütter haben das angezettelt. You do what I say. You listen to me. Du hör mir zu. I had you on my breast, young man. Du warst auf meiner Brust. You listen to me. Du hörst mir zu. You and your brother James, you go to the Lord and you tell him you want to sit at his right and left hand. Ihr beiden, ihr geht jetzt zum Herrn und ihr beantragt, dass ihr jeder zur linken und zur rechten des Herrn sitzt. Come on, Mom. Pass auf, you Mutti. Do what I say. Ihr sagt das. You'll have trouble. Ihr widersprecht mir nicht. Come on, Mom, it's the Lord. Komm, Mutti, das ist der Herr. Do it. Ihr macht es trotzdem. They go. Sie kommen. Sie gehen. Lord. Ja. We would like to, when we come into the kingdom. Wenn wir ins Königreich kommen. We would like to sit at your right and left hand. Dann würden wir gerne zu deiner linken bzw. rechten sitzen. They were not rebuked for this. Sie wurden nicht zurechtgewiesen dafür. He just had one question. Er hatte aber eine Frage. Can you drink the cup? Könnt ihr von diesem Kelch trinken? What do you mean? Was bedeutet das? Well, let me explain it. Ich erkläre das. You see, to sit with me mit mir zu sitzen means we are going to be a blessing. Bedeutet, wir werden ein Segen sein. And that blessing und dieser Segen is at our expense. Ist auf unsere Kosten. Can you drink the cup? Könnt ihr die Schale trinken? Of that expense. Dieser Kosten. Right? That's exactly what he was asking. Das war genau das, was er gefragt hat. Do you understand the principle of the cross on the lower level? Versteht ihr das Prinzip des Kreuzes auf dem unteren Niveau? If you reign with me, wenn ihr mit mir herrscht, it's because you paid the price. Dann deshalb, weil ihr den Preis bezahlt habt. Do you understand? Versteht ihr das? Can you drink the cup? Könnt ihr denn diese Schale trinken? And they said, we can drink the cup. Und sie sagten ja. And he said, then you will. Dann sagte er, dann werdet and they ihr. Both martyred. Und sie starben beide als Märtyrer. Even John martyred. Ja, auch Johannes war eigentlich ein Märtyrer. Right? This is what the Lord's calling us to. Und dazu beruft uns der Herr. Now, to enter into the principle of the cross takes courage. In das Prinzip des Kreuzes eintreten erfordert Mut. It takes faith. Es erfordert Glauben. Even on the lower end. Ja, selbst auf dem unteren Ebene. Right? Even an unbeliever can enter into this principle. Ja, selbst der Ungläubige kann in dieses Prinzip hineintreten. Look, do you want a happy marriage? Möchtest du eine glückliche Ehe haben? Yeah. Ja, ja. Do you believe in God? Glaubst du an Gott? No. Nein. Do you want a happy marriage? Wolltest du eine glückliche Ehe haben? Yeah. Ja. It comes through mutual blessing. Es kommt durch einen gegenseitigen Austausch. Okay. Gut. At your expense. Auf deine Kosten. Okay. Na ja. Okay, at my expense. Na gut, wenn es nicht anders geht. And millions and millions of unbelievers live intuitively in this principle. Und es Millionen Ungläubige leben intuitiv in dem Prinzip. And have better families. Und haben bessere Familien. And more unity in their organizations. Und mehr Einheit in ihren Organisationen. Than Christians do. Als Christen. Because of Luke 16:8. Wegen Lukas 16, 8. The sons of this world are more wise. Die Menschen dieser Welt sind weiser. And for some reason we think schlauer. It's unspiritual. Und wir glauben aus irgendeinem Grund ist es ungeistig. To live for mutual blessedness. Für gegenseitige Segen, um gegenseitigen Segen zu leben. Right? We think the Christian life means I must be sad. Wir glauben, das christliche Leben bedeutet traurig sein. Right? I must be right. Oder ich muss im Recht sein. It's a win-lose. Es ist ein Gewinnen-Verlieren. There can only be one person right because es kann nur eine Person da gewinnen, weil Wahrheit ist Wahrheit. But you know the key to marriage? Aber der Schlüssel zur Ehe ist. It's this principle. Das Prinzip ist das. Two people, and this is at the lower end. Zwei Leute und das ist auf der niedrigen Ebene. Two people. Zwei Leute. Can completely disagree. Können total nicht übereinstimmen. And both be completely right at the same time. Und können trotzdem beide total recht haben. That's true. Das war. And if we comprehend that, wenn wir das verstehen, then we have the possibility, dann besteht die Möglichkeit, to enter into a mutual blessing, in einen gegenseitigen Segen einzutreten. If I will enter into death first. Wenn ich der Erste bin, der in den Platz des Todes tritt. Which means I'm going to humble myself. Und das bedeutet, ich demütige mich. To understand you. Um dich zu verstehen. I will die first. Ich bin der Erste, der sterben wird. And if I die and nothing happens. Und wenn ich sterbe und nichts dann passiert. It was worth trying. War es den Versuch noch immer wert? But I will go first. Ich bin der Erste. Corn of wheat falls to the ground and dies. Das Weizenkorn fällt, es stirbt. There's humility. Da ist Demut. There's empathy. Da ist eine Empathie. There's a capacity being created. Es wird eine Kapazität geschaffen. A trust environment develops. Vertrauensvolle Atmosphäre wächst. The person's capacities are released. Die Fähigkeiten, die Kapazitäten der Person werden freigesetzt. They see what's happening. Man sieht das Resultat. They enter into the same principle. Das gleiche Prinzip wird dort auch praktiziert. And two people who may not even believe in God, und zwei Leute, die vielleicht nicht mal an Gott glauben, have a better marriage, haben eine bessere Ehe than two Christians who do. Als zwei Christen, die es haben.